Umlaufbeschlüsse des Landesvorstands der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen vom 29. Mai bis 10. Juni 2015. Ticketnummer 139059, Location TDP A15-1 am 30. August 2015. Antragsteller sind Bali, Scholli und Vako. Hallo lieber Vorstand, für den TDP A15-1 möchten wir euch das Bürgerzentrum in Köln-Ehrenfeld vorschlagen. Informationen zu den mietbaren Räumlichkeiten im PET. Die Location haben wir bis Dienstag, 2. Juni, unverbindlich reserviert. Deshalb bitten wir euch, bis dahin eine Entscheidung zu treffen. Die budgetierten Kosten laufen sich auf rund 500 Euro und wären somit im festgelegten Budget. Da am 29.08. die Freiheit statt Angst in Köln ist, haben wir im Umfeld gesucht, um den TDPA nicht am anderen Ende von NRW durchzuführen. Ich, also Vako, habe mir die Räumlichkeiten am Donnerstag angesehen und bin von dem Ambiente sehr angetan. Die zu mietenden Räumlichkeiten sind nicht so üppig, aber das Drumherum mit Bistro, großer Terrasse, Park bietet zusätzlich Möglichkeiten für Gespräche, Vernetzung und da einfach mal durchatmen. Eine buchbare Alternative liegt uns zurzeit nicht vor, obwohl wir schon recht flächendeckend angefragt haben. Dieser Antrag wurde angenommen. Ticketnummer 139178 und auch Ticketnummer 139908. Mit diesen beiden Anträgen wurden zwei neue Mitglieder im Landesverband aufgenommen. Da die Landesvorstandssitzung am 11. Juni ausgefallen ist, folgen nun die Umlaufbeschlüsse bis einschließlich 25. Juni. Ticketnummer 140101 Marina Kassel. Der Antrag ist vom Ed. Hallo zusammen, hiermit beantrage ich einen Platz des für den LVNRW reservierten Kontingents auf der Marina Kassel. Die Begründung ist, dass er zusammen mit Holger Burbach für die SG innerparteiliche Bildung einen Vortrag hält und das Kontingent des Bundes bereits erschöpft ist. Dieser Antrag wurde angenommen. Mit der Anmerkung des Vorstands, mit der Vergabe des freien Platzes ist kein Anspruch auf Reisekostenerstattung verbunden. Ticketnummer 138619, da geht es ebenfalls um die Marina Kassel. Der Antrag ist von Stefan Müller. Auch er möchte einen Platz von dem Kontingent des Landesverbandes. Ihm geht es vor allem um Arbeiten rund um Wahlkampf, Aktivitäten, Team, Pressearbeit und Bundeswebsite. Auch dieser Antrag wurde angenommen mit dem gleichen Vermerk, dass mit der Vergabe des freien Platzes kein Anspruch auf Reisekostenerstattung verbunden ist. Dann gibt's noch einen dritten Antrag zur Marina Kassel, Ticketnummer 140011 vom Heiko aus Lippe. Dieser Antrag wurde leider abgelehnt. Ticketnummer 140468 Bürgermeisterwahlkampf Witten. Der Antrag ist vom Stefan Borgrefe. Hallo lieber Vorstand, hiermit beantrage ich ein Budget von 3.500 Euro für meinen Bürgermeisterwahlkampf, für Wahlplakate, Flyer, Streumaterial und noch zu planende Aktionen. Dieser Betrag entspricht dem, den ich für den Wahlkampf akquirieren konnte. In den letzten Wochen sollte ein entsprechender Betrag auf dem Spendenkonto der Piratenpartei NRW eingegangen sein. Also ein VKV-Antrag aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis und dieser Antrag wurde angenommen.